Erster geht durch die Straßen von Jerusalem und sucht überall, ob ihr einen einzigen Menschen findet, der ehrlich handelt und die Wahrheit sucht, damit ich der Stadt vergebe. Zweiter, obwohl sie feierlich bei dem Namen des Herrn schwören, sind ihre Versprechen in Wirklichkeit gelogen. Dritter Herr, du suchst doch nach Treue, aber obwohl du sie bestraft hast, zeigten sie keine Reue und wurden nur noch sturer. Vierter, zuerst dachte ich, dass nur die armen und unwissenden Leute so handeln, weil sie die Gebote Gottes nicht kennen. Fünfter, deshalb wollte ich zu den führenden Männern gehen, da sie Gottes Gesetze kennen sollten, aber auch sie haben sich gegen jede Ordnung aufgelehnt. Sechster, aus diesem Grund werden wilde Tiere sie angreifen und zerreißen, weil ihre Sünden und ihre Untreue gegenüber Gott zu groß geworden sind. Siebter, Gott fragt, warum er ihnen vergeben sollte, wenn sie ihn verlassen, fremde Götter anbeten und trotz seines Segens die Treue brechen. Achter, sie verhalten sich wie unkontrollierte Tiere, da jeder von ihnen die Frau seines Nächsten begehrt. Neunter, der Herr fragt, ob er ein solches Volk nicht bestrafen muss, um für diese Taten Gerechtigkeit zu üben. Zehnten, Feinde sollen ihre Weinberge zerstören, aber sie nicht völlig vernichten, sondern nur die Zweige entfernen, die nicht mehr zum Herrn gehören. Elfter, sowohl das Volk Israel als auch das Volk Juda haben den Herrn zutiefst enttäuscht, indem sie ihn verraten haben. Zwölfter, sie haben den Herrn verleugnet und behauptet, dass er nichts tun werde und dass ihnen weder Krieg noch Hunger drohen. Dreizehnter, die Propheten reden nur leeres Stroh, weil Gottes Wort nicht in ihnen ist, weshalb sie selbst das Unheil erleben werden. Vierzehnter, weil das Volk so redet, wird der Herr seine Worte in Jeremias Mund wie Feuer machen, das die Menschen wie trockenes Holz verbrennt. Fünfzehnter, Gott bringt ein mächtiges und sehr altes Volk aus der Ferne, dessen Sprache die Israeliten nicht verstehen können. Sechzehnter, die Waffen dieser Feinde sind tödlich wie ein offenes Grab und alle ihre Soldaten sind starke Kämpfer. Siebzehnter, diese Feinde werden eure gesamte Ernte, eure Tiere und eure Vorräte verbrauchen und sogar eure befestigten Städte mit Gewalt zerstören. Achtzehnter, doch der Herr verspricht, dass er das Volk auch in jener schweren Zeit nicht vollständig vernichten wird. Neunzehnter, wenn die Menschen nach dem Grund für dieses Leid fragen, soll Jeremia ihnen sagen, dass sie nun Fremden dienen müssen, weil sie Gott verlassen haben. 20. Diese Botschaft soll im ganzen Land bekannt gemacht werden, damit alle Nachkommen Jakobs sie hören. 21. Das Volk soll zuhören, denn obwohl sie Augen und Ohren haben, weigern sie sich, die Wahrheit zu sehen oder zu verstehen. 22. Gott fragt, warum sie keinen Respekt vor ihm haben, obwohl er dem Mächtigen mehr feste Grenzen gesetzt hat, die es niemals überschreiten kann. 23. Dieses Volk hat jedoch ein Herz, das sich gegen Gott auflehnt, weshalb sie sich von ihm abgewendet haben und eigene Wege gehen. 24. Sie denken nicht daran, den Herrn zu ehren, obwohl er ihnen zur richtigen Zeit den Regen und eine gute Ernte schenkt. 25. Durch ihr Unrecht haben sie diese Ordnung gestört, so dass ihnen der Segen und die guten Gaben Gottes nun fehlen. 26. Es gibt böse Menschen im Volk, die anderen wie Jäger auflauern und Fallen stellen, um sie zu fangen. 27. Ihre Häuser sind voller Reichtum, den sie durch Betrug gewonnen haben, wodurch sie mächtig und einflussreich geworden sind. 28. Sie leben im Überfluss, kümmern sich aber nicht um die Rechte der Weisen oder die Not der Armen. 29. Der Herr wiederholt seine Frage, ob er ein solches Volk für diese Ungerechtigkeit nicht zur Rechenschaft ziehen muss. 30. Im Land ist etwas Schreckliches und Unfassbares geschehen, das man kaum glauben kann. 31. Die Propheten lügen, die Priester nutzen ihre Macht aus, und das Volk liebt diesen Zustand, doch am Ende wird es ein böses Erwachen geben.